Das illustrierte Strafgesetzbuch. Paragraph 111. Öffentliche Aufforderung zur Begehung von Straftaten. Falsch ist... Ich fordere euch auf, begeht haufenweise Straftaten. Diese Aussage ist in Zukunft strafbar. Dieser Satz dagegen ist hinfort richtig und erlaubt. Zur Begehung von Straftaten kann ich nicht nur nicht auffordern, vielmehr kann ich davon nur abraten. Kaputt was! Alles kaputt was! Paragraph 88a. Befürwortung von Gewalt. Falsch und strafbar ist Folgendes. Ja, ich befürworte aufs Entschiedenste die vorsätzliche Körperverletzung mit Todesfolge. Richtig und hinfort erlaubt? Nein, vorsätzliche Körperverletzung mit Todesfolge lehne ich entschieden ab. Das illustrierte Strafgesetzbuch stammt aus der Frühzeit des Münchner Blatts, der ersten deutschen Stadtzeitung. Der Zeichner Gerhard Seyfried erfand die szenetypischen Figuren und füllte ihre Sprechblasen. Paragraph 90. Verunglimpfung des Staates. Falsch und strafbar ist zu sagen... Ein Depp ist er, der Staat. Richtig und hinfort erlaubt? Es lebe der Staat. Erlaubt ist also, so Seyfried, die Verglimpfung des Staates. Im Hintergrund lauert die wohl bekannteste Figur des Zeichners. Ein kleines schwarzes Männlein mit langen Haaren, Rauschebart, meist mit breitem Grinsen und etwas in der Hand. Eine Bombe mit brennender Zündschnur oder eben das Blatt, die Stadtzeitung für München und für dich, die 1973 aus der Taufe gehoben wurde. Schon die ersten Stadtzeitungen schillerten in vielen Farben. Neben das Rot, das bereits von den Moskau- oder Peking-treuen Gruppen gepachtet war, traten die anderen Farben des Regenbogens, die Farben der sogenannten undogmatischen Linken, der Spontaneisten, Spontis genannt, der Spaßguerilla und der ersten ernsthaften grün-alternativen Gruppierungen. Verbissenheit war jedenfalls verpönt. Das Leben selbst geriet mitunter zum Cartoon. Anatol Gartner, Gründungsmitglied der Münchner Stadtzeitung Das Blatt, erinnert sich. Es waren einige Geschichten, die waren wie ein Cartoon selbst. So zum Beispiel kamen einmal drei Polizisten früh morgens an die Haustür, an die Wohnungstür, fürchterlich geklingelt, fürchterlich gebumpert. Ich bin hingegangen, habe aufgemacht. Die wollten mich. Dann habe ich gemeint, ja, ich wäre nicht da, also nicht ich wäre nicht da, sondern der Herr Gardner wäre nicht da. In dem Moment kam der Gerd Seyfried ganz verschlafen aus seiner Tür raus, hat nachgeschaut und die haben mir nicht geglaubt auch, ne? Kam ganz verschlafen aus seiner Tür raus und ich habe ihm so ein bisschen nachhelfend gesagt, gell, der Herr Gardner, der ist nicht da und der Seyfried sagt, ja, Anatol, du bist nicht da. Und daraufhin haben die Polizisten gemeint, Entschuldigung, ne, und sind einfach wieder gegangen. Anatol Gartner erzählt von den großen finanziellen Schwierigkeiten der ersten Zeit. Selbst der Kauf von Schuhen wurde anfangs in der Gruppe der Blattmacher abgestimmt. Dann kam der Aufschwung, das Blatt verkaufte sich gut in der Münchner Szene und wurde schließlich sogar in anderen Städten vertrieben. Der eigentliche Beginn unserer politischen Karriere, will ich mal sagen, oder unserer ausgesprochenen Anti-Polizei, Anti-Staatshaltung, war die Erschießung eines jungen Günter Jendrian, Taxifahrer, der wirklich willkürlich erschossen wurde, nach dessen Tod die Polizei auch gesagt hatte, wir wissen nicht, wer es war, und selbst wenn wir es wissen, wir würden es nicht sagen. Das hat uns sehr auf die Palme gebracht. Keine Zeitung mehr für eine ganz bestimmte Szene nur, sondern wir sind und wir versuchen, ein Magazin zu sein für eine sehr breite Öffentlichkeit in der Stadt. Das heißt aber nicht, dass wir nicht uns umso stärker und umso mehr um einzelne Kulturen, um einzelne Schichten, um einzelne Problemfelder in dieser Stadt kümmern. Beispiel: Wir haben eine Geschichte gemacht, die sehr erfolgreich gegangen ist, über Karrierefrauen. Das ist ein allgemeines Thema in allen möglichen Städten im ganzen Land. Wir haben es natürlich in Frankfurt aufgehängt. Ein Teil der Leserschaft aufgeschrieben hat gesagt, ach, wieder eine Geschichte aus dem Bereich der oberen 10.000. Ich bin mir aber ziemlich sicher, dass die von sehr vielen gelesen worden ist, weil das einfach ein gesellschaftliches Problem ist, Karriere und Frauen. Anderes Beispiel, die Auseinandersetzung um die Gewalt in Diskotheken, die in Frankfurt sehr stark zugenommen hat, Schießereien mit Türstehern und so weiter und so fort, bis hin zu Todesfällen. Das ist ein soziales Thema, das widerspiegelt, welche Gewaltförmigkeiten sich in so einer städtischen Gesellschaft, wie wir sie heute vorfinden, niederschlagen. Entwicklung und so weiter. Natürlich handeln wir diese Geschichte in Frankfurt ab. Wir bearbeiten sie aber sowohl handwerklich als auch von der Anlage des Themens her so, dass sie in Düsseldorf, München und Hamburg sonst wo auch gelesen werden können, obwohl wir ein Frankfurter Magazin sind. Das ist ein, das Rückgrat unseres konzeptionellen Umgangs mit Themen und unterscheidet uns da sowohl von den Magazinen, die sich rein regional um ihre Lokalensien kümmern, um ihre Szene und ihre Geschichten aus den eigenen sozialen und politischen Bezugskreisen, auf der anderen Seite aber auch von Kettenillustrierten, die irgendwelche nationalen Themen, die oftmals gar keine sind, aufblasen und sie über alle Städte drüber gießen. Mit dem Stichwort Kettenillustrierte meint Hartwin Mörle Prinz, den Shootingstar am Stadtzeitungshimmel. Prinz ist auf die Ballungsräume ausgerichtet und hat sich dort, abgesehen von Berlin und Frankfurt, zum Marktführer entwickelt. Zum Teil durch den Ankauf alteingesessener Stadtzeitungen. Jochen Wüllner, Chefredakteur von Prinz in Bochum, zum Vorwurf des Absahnens und Abräumens. Ach, was heißt denn Prinz räumt ab? Das ist so eine lustige kapitalistische These. Ich sage mal Folgendes. Prinz tritt einfach mit einer klaren Haltung in den Städten auf. Das ist unmissverständlich. Wir sagen, dass wir das unterhaltsamere und auch, ich sag mal, abwechslungsreichere Blatt sind, was also bestimmte altbackene politische Haltungen nicht mehr präsentiert. Und wenn der Wettbewerber, und das ist eine ganz simple Marktsache, das macht, dann entscheidet doch nun wirklich der Leser. Dann sieht er zwei Blätter am Kiosk im Bahnhofsbahn und sagt, ich nehme das, das scheint unterhaltsamer zu sein, ich nehme das, da ist ein Thema, was mich interessiert. Das ist die freie Wahl. Es gibt Doppelkäufer und es gibt Leser, die sich entscheiden. Ist das dann Aufräumen? Weil wir können niemandem unser Produkt sozusagen in den Rachen stopfen, sondern er muss da seine 3,50 € für hinlegen und sagen, das will ich und Feierabend. Dass manche Verlage in finanziellen Schwierigkeiten gesagt haben, naja, Prinz kommt doch so vehement auch daher, ich habe keine Lust mehr, sag mal, die Form von Selbstausbeutung zu betreiben, mit der ich meinen Laden 10 Jahre lang durchgezogen habe, langt irgendwo. Prinz, machen wir ein vernünftiges Angebot, dann ist die Sache in Ordnung, ja. Wir haben da also nicht mit Mafia-Methoden irgendwelche Untergrundtätigkeiten entwickelt, sondern das sind ganz klare Angelegenheiten. Der Markt ist schwierig für Leute, die alleine agieren. Prinz ist als Verbund relativ stark. Und wenn dann jemand, wie gesagt, diese Form von Selbstausbeutung, nicht nur die Journalisten in den alternativen Medien haben sich ja selbst ausgebeutet, auch mancher Verleger und Geschäftsführer hat sich selber ausgebeutet. Und mancher von ihnen hat gesagt, nee, ist gut, es langt irgendwann. Ja, gestern haben wir doch und morgen sitzt man in Stabelheim, aber Hauptsache wir sind in der Schinkeria. In der Schinkeria. Jeder Morgen er ist ein Star und schnupft, wie gut, dass er was tut in der Schinkeria. Schick, schick, schick, die Schinkeria. Schick, schick, schick, schick, die Schinkeria. Prinz besteht aus einer Zentralredaktion, die einen Mantel, einen allgemeinen Teil erstellt. Daneben existieren in den einzelnen Städten Lokalredaktionen. Manche Themen werden zentral ausgeheckt und lokal ausgeschmückt. Titelgeschichten der letzten Monate. Leseraktion. Erotischer Stadtcheck. Sie wollen Treue, Sie gehen fremd. Die Dancekönige. Wie Discjockeys Charts und Discos beherrschen. Tausende bekennen. Pornos? Finde ich gut. Die Angst der Männer. Warum sie nicht mehr können, obwohl Frau Lust hat. Wie untreu sind Deutschlands Frauen? Ein Selbstversuch. Ja, in Schwabing gibt's ne Kneipen, die muss ganz was Besonderes sein. Da lassen solche Leute die und mir es gar nicht nein. In Schickeria. In Schickeria. Verstand, auf den Shampoos an der Bar in der Schickeria. Schick, schick, schick, schick, Schickeria. Schick, schick, schick, schick, Schickeria. Schick, schick, schick, schick, Schickeria. Schick, schick, schick, schick, Schickeria. Prinz hat sich, wie viele andere Stadtzeitungen zuvor, auf Service ausgerichtet. Veranstaltungskalender, Einkaufsführer, Fernseh- und Filmprogramme. Ich sag mal, linkes und grünes Gedankengut ist in den 80er Jahren bis in die rechtesten politischen Parteien reingerutscht, weil man merkte, man muss sich darum kümmern. Und es gab dann irgendwann in den 80ern nicht mehr den Bedarf nach dieser Gegenöffentlichkeit. Es wird, und das ist das Tolle am deutschen Mediensystem, alles geschrieben. Und wir verstehen uns jetzt ganz einfach als ein Servicemagazin. Und ganz simpel, wenn ich eine Zeitschrift in der Hand habe, die ein tolles Fernsehprogramm liefern soll, ob die TV-Spielfilm oder anders heißt, mag dahingestellt sein. So, und die muss einfach perfekt für meine Zwecke gemacht sein. Und so versuchen wir ein perfektes Magazin mit Service, mit Daten, mit Terminen, mit Tipps und dem, was drumherum gruppiert ist, für junge Großstädter zu machen. Von einer TV-Spielfilm erwartet man keine politischen Reportagen, von einer Cinema erwartet man keine politischen Reportagen. Und von einem Prinz heute darf man zwar Geschichten erwarten, die sich um das konkrete Stadterleben kümmern. Und das schrappt immer im Politischen auch vorbei. Ja? Aber im Zentrum stehen die Bedürfnisse der jungen Stadtmenschen für uns. Und wo sind die Veteranen der politischen Stadtzeitungsära geblieben? Etliche landeten sanft in den etablierten Medien, andere auch bei neuen Zeitgeist- oder Stadtjournalen. Wieder andere sind gänzlich aus der Medienwelt verschwunden. Die meisten Stadtzeitungen haben ihren Blick heute fest auf die Schickeria gerichtet. Statt Diskussionen verbreiten sie Service, statt Engagement Belanglosigkeit. Voll Nostalgie denkt mancher Stadtzeitungsmacher an die Zeiten der Spaßguerilla zurück. Arno Hess gab die Münchner Stadtzeitung heraus, bevor er sie an Prinz verkauft hat. Die Stadtzeitung war erst Konkurrent, dann Nachfolger des traditionellen Münchner Blatts. Noch 1988 hatte Arno Hess eine Aktion gestartet, die an beste Spaß-Guerilla-Traditionen anknüpfte. Tagtäglich gehen der deutschen Wirtschaft Millionen verloren, weil ihre Entscheidungsträger und Führungskräfte im Berufsverkehr wertvolle Zeit verschwenden. Ein untragbarer Zustand. Zumal unser Staat seine besten Steuerzahler doch eigentlich besser unterstützen sollte. Unser Kuratorium möchte daher in einem Modellversuch in München wichtigen Personen der deutschen Wirtschaft freie Zu- und Abfahrt zum und vom Wirkungsplatz ermöglichen. Wir freuen uns, dass auch Sie vom Kuratorium ausgewählt worden sind. Wie scharf Münchner Prominente sind, um hier Sonderrechte zu haben. Da haben wir ein Kuratorium zur Förderung deutscher Wirtschaftsinteressen gegründet, haben hier ungefähr 100 Prominente angeschrieben, haben ihnen einen Antrag geschickt, dass sie, wenn sie einen Sonderausweis beantragt haben hier von dem Kuratorium, dass sie hier eine Sonderspur auf dem Mittleren Ring bekommen, wo sie morgens eine Stunde alleine fahren können oder die freie Nutzung von Taxi- und Busspuren sowie eine Sonderparkerlaubnis im eingeschränkten Halteverbot. Der Prominente musste den Fragebogen ausfüllen, Foto beilegen und sollte dann einen Jahresbeitrag von 120 Mark bezahlen. Diesen Antrag hat hervorragend der Bernd Eichinger mit einem sehr schönen Foto ausgefüllt. Ebenfalls der Hacketal und die Margot Werner, die hat das Ganze so die Bombe platzen lassen, die ist zum Staatsanwalt gegangen. Aber da hat man auch gesehen, dass hier Münchner glauben, dass sie Sonderrechte haben können, hier die Münchner Promis, dass es derartige Sonderrechte wird es nicht geben, hat der Kreisverwaltungsreferent Peter Uhl gesagt. Aber hier die Prominenten haben geglaubt, sie können das haben. So weit war die Moral der Prominenz verfallen, dass sie glauben, es könnte sein, dass sie Sonderrechte auf der Straße kriegen. Und wie hieß der Georg Lohmeier? Das war auch ganz witzig. Habe ich dann angerufen, hat gesagt, ja, im Grunde sagt er, ich wollte es ja gar nicht, aber meine Frau fand die Idee so toll. Und ich bin ja nur halt prominent. Hat sie gesagt, ja, da können wir doch endlich immer gut parken und Auto fahren. Schick mir doch den Antrag ab. Geglaubt haben sie es. Einige haben auch geschrieben, wie Peter Kraus, bin leider zu wenig in München, stelle daher den Antrag nicht. Jahre Stadtzeitungen von der Spaßguerilla zu Schickeria. Sie hörten eine Sendung von Klaus Ratz. Die beiden Redakteure Hartwin Mörle und Jochen Wöhner arbeiten heute, ein Jahr nachdem sie für S2 Spielzeit interviewt wurden, nicht mehr bei Journal Frankfurt und Prinz, was noch ein weiteres Schlaglicht auf die schnellen Veränderungen in diesem Bereich wirft. Die Texte sprachen Christel Körner, Anke Zillig und Joachim Jung, Technik und Ton Anke Schlipf und Rolf Knapp. Hans-Peter Schnicke führte Regie.